Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis das, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich, und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet.